Hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. We are still going on the gospel of grace. Wir sind immer noch unterwegs mit dem Evangelium der Gnade. So the first danger with the gospel of mercy. Die erste Gefahr mit dem Evangelium der Barmherzigkeit. Is that it starts with God and it continues with you. Ist, dass es mit Gott anfängt und mit mir weitergeht. Miserable, hard and difficult life. Ein elendes, hartes und schweres Leben. Now here is the second problem that is very serious with the gospel of mercy. Hier das zweite Problem, das beim Evangelium der Barmherzigkeit sehr schwerwiegend ist. It causes you to live from forgiveness to forgiveness instead from victory to victory. Es lässt dich von Vergebung zu Vergebung anstatt von Sieg zu Sieg leben. You see, remember this. In mercy there is no victory because your sinful nature has not been crucified. Erinnere dich, in Barmherzigkeit gibt es keinen Sieg, weil deine sündhafte Natur nicht gekreuzigt ist. So what happened? Was passiert? You keep sinning because that's what you believe you have to do. Du sündigst weiter, weil du glaubst, dass du das machen musst. Now you keep asking God for forgiveness all the time. Nun bittest du die ganze Zeit Gott um Vergebung. And you live from forgiveness to forgiveness to forgiveness. Und du lebst von Vergebung zu Vergebung zu Vergebung. Many Christians live just like that. Viele Christen leben so. That messes with your heart and your conscience. Das verwirrt dein Herz, dein Gewissen. Makes your heart very hard. Macht dein Herz sehr hart. But it's such a sad life. So ein trauriges Leben. Only the gospel of grace will bring you to a place of true victory. Nur das Evangelium der Gnade wird dich zum wahren Sieg führen. We have developed a theology teaching that God is so good, he always forgives our sin. Wir haben eine Theologie entwickelt, die lehrt, dass Gott so gut ist, dass er immer unsere Sünden vergibt. Of course this is true. Natürlich ist das wahr. All of our sins have been forgiven. Alle unsere Sünden sind vergeben. But listen, the gospel of grace is much more powerful. Hör zu, das Evangelium der Gnade hat viel mehr Kraft. God is so good, he nailed my sinful nature to the cross. Gott ist so gut, er nagelte meine sündhafte Natur an das Kreuz. So let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. What is the greater life to live? Welches Leben ist ein besseres Leben? Being forgiven by God 10 times every single day? Von Gott jeden Tag 10-mal Vergebung zu bekommen? Or living in victory over sin so that I don't have to be forgiven constantly? Oder im Sieg über Sünde zu leben, so dass ich nicht dauernd Vergebung brauche? I can tell you what's a better thing. Ich kann dir sagen, was besser ist. Living in victory. Im Sieg zu leben. So we have developed this sad theology. Wir haben diese traurige Theologie entwickelt. That God is so good, we have permanent forgiveness. Dass Gott so gut ist, wir haben dauernd Vergebung. And this is really sad. I'll tell you why. Das ist wirklich traurig und ich sage dir warum. Because we should have this theology. God is so amazing, he's given me victory over sin. Wir sollten diese Theologie haben. Gott ist so unglaublich, er hat mir den Sieg über die Sünde gegeben. Listen, people, sin is a very serious thing. Hört zu, Leute, Sünde ist eine sehr ernste Sache. It messes with our heart. Es verwirrt unser Herz. It messes with our conscience. Es verwirrt mein Gewissen. It has awful consequences. Hat furchtbare Konsequenzen. We live with fear of rejection and guilt and shame. Wir leben in Angst vor Ablehnung, Schuld und Scham. God does not want this kind of a lifestyle for you. Gott will nicht, dass du so lebst. But only if you truly embrace the gospel of the new covenant, you will also be able to live like this. Nur wenn du aufrichtig das Evangelium vom neuen Bund umarmst, wirst du so leben können. Look what it says in 1 John 2 verse 1. Schau, was in 1. Johannes 2 Vers 1 steht. My little children, these things are right to you. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, so that you may not sin. Damit ihr nicht sündigt. It's incredible that John says, hey, I write this whole thing to you so that you don't have to sin. Unglaublich, dass Johannes sagt, hey, ich schreibe dir das alles, damit du nicht sündigen musst. You know, John never said that you will not be able to sin as a Christian. Johannes sagt nie, dass du als Christ nicht sündigen kannst. John doesn't even say that a Christian never sins. Johannes sagt nicht einmal, dass ein Christ nie sündigt. What John says is that a Christian doesn't have to sin. Was Johannes sagt, ist, dass ein Christ nicht sündigen muss. And then look what he says after this. Schau, was er danach sagt. And if not when, if anyone sins. Und falls, nicht wenn, und falls er sündigt. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? That the gospel of grace gives us the perfect solution of a sin, which is complete victory. Dass das Evangelium der Gnade uns die perfekte Lösung über Sünde gibt, was vollständiger Sieg ist. And if for whatever reason we do sin, falls wir, warum auch immer, sündigen, then we still have mercy, complete forgiveness. Dann haben wir immer noch Barmherzigkeit, vollkommene Vergebung. But we should not settle for the gospel of mercy, saying, oh, I have forgiveness of sin whenever I sin. Wir sollten uns nicht mit dem Evangelium der Barmherzigkeit zufrieden geben, indem wir sagen, oh, ich habe Barmherzigkeit, wann ich immer sündige. Because all the time when we think it's okay when I sin, I'm forgiven. Denn immer, wenn ich denke, dass es okay ist, wenn ich sündige, mir wurde ja vergeben. We don't even realize what sin does to us. Realisieren wir nicht einmal, was Sünde uns antut. You know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? That many people would really love to be free from sin. Dass viele Menschen wirklich gerne frei von Sünde wären. But they've given up. Aber sie haben aufgegeben. Because they said, I've been fighting against this sin for 10 years and I just can't get the victory. Sie sagen, ich habe gegen die Sünde 10 Jahre angekämpft und ich erlange einfach nicht den Sieg. So the heart gets completely tired. Das Herz wird total müde. So frustrated they don't even know a way out. Sie werden so frustriert, dass sie keinen Ausweg sehen. They would have been taught the true gospel of grace, which is victory over sin. Wenn ihnen das wahre Evangelium der Gnade erzählt worden wäre, was Sieg über Sünde bedeutet, and not living from forgiveness to forgiveness, und nicht von Vergebung zu leben, then they would have lived in victory. Dann hätten sie in Sieg gelebt. See you tomorrow. Sehe dich morgen.